Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Jetzt machst du die offen? Ja, willkommen zur Vorstandssitzung als Erste. Ich stelle fest, dass wir einigermaßen bis auf Christi und Steffi vorzeitig sind und beschlussfähig. Wir brauchen einen Versammlungsleiter. Kann ich gerne machen. Super. Ja, danke schön. Also, die Anwesenheit hat jetzt ja schon gerade mitgeteilt. Dementsprechend, Steffi und Chrissy sind entschuldigt abwesend. Alle anderen sind anwesend. Beschlussfähigkeit hat jetzt auch schon angesprochen. Dementsprechend kommen wir zum letzten Protokoll. Hat zu dem letzten Protokoll vom 21.01. noch irgendjemand etwas anzumerken oder zu korrigieren? Ich war nicht unentschuldigt weg, ich habe das bereits 2 Wochen vorher angekündigt. Ja, das müssen wir noch ändern. Richtig. Wunderbar. Ansonsten keine Anmerkungen mehr. Ich sehe schon, Daniel, Alex und Fitz sind dafür, das Protokoll anzunehmen. Ansonsten enthalten wir. Carsten und Ralf enthalten sich. Dann fehlt mir noch Jörg. Ist irgendjemand gegen das Protokoll? Enthält sich sonst noch jemand? Jörg, ich höre dich nicht. Ja, ich auch nicht. Wir sehen, dass du sprichst, aber wir hören nichts. Man muss ja die Jörg mal im Dienstmikrofon bekommen. Oder einfach das Mikro runterklappen. Das ist richtig. Okay. Die Berichte werden gerade fleißig noch eingepflegt, wie ich gerade sehe. Die Statistik, denke ich mal, müssen wir nachreichen. Zumindest Carsten kann ja die Mitglieder mit eintragen und was die Buchhaltung angeht, wird Steffi das mit Sicherheit nachreichen. Aber bis auf die Barkasse kann ich die Konten auch sehen. Kannst du die dann nachfragen? Ich krieg mich gleich mal durch. Super, danke. Dann kommen wir zu den Wiedervorlagen. Der erste Antrag war das Thema Media Monitoring Verträge. Ich bin da. Ah, super. Wunderbar. Dann hast du sofort, glaube ich, das Wort. Was im Chat schon drinsteht, ich glaube, da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Die Frage war jetzt nur noch, ob, oder beziehungsweise wie das genau genutzt wird. Ich habe Alex dazu heute nochmal ein Paper zukommen lassen. Ich weiß nicht, ob das schon umgegangen ist. Wie gesagt, das ist ein grundlegendes Arbeitswerkzeug für die RWA. Gut, bei mir ist es zumindest nicht bewusst noch nicht angekommen. Alex, kannst du da noch was zu sagen? Ich habe schon gesprochen, noch nie mit der welchen Rekordung. Das kann sich als Stimmstellen durchsetzen. Danke. Wir haben halt dazu gesprochen, dass halt immer noch die Bedenken bestehen, wie weit das angebunden werden kann in die effektive Arbeit innerhalb des Landes, innerhalb der AD-Öffentlichkeitsarbeit. Ingbert hat dazu gesagt, dass er da ein Konzept entwerfen wird. Das hat er heute zugeschickt. Leider bin ich noch nicht zum Studium dieses Konzept gekommen, weil ich leider ein paar andere Sachen noch vorziehen musste. Ich habe gesehen, dass er es geschickt hat. Leider muss ich sagen, ich habe es nicht weitergeleitet, weil ich nicht da geguckt habe, dass das morgen nicht ging. Deswegen werde ich euch das jetzt mal eben kurz weiterleiten. Gut, jetzt haben wir das ja schon mehrfach vertagt und dementsprechend habe ich jetzt natürlich so meine Bedenken, es nochmal zu vertagen. Welche Bedenken habt ihr denn ganz grundsätzlich? Dann löchert mich doch einfach. Das Einklappen war auf jeden Fall die Sache, weil die Frage, die im Raum steht, ob wirklich, außer weil du warst ja nicht der Einzige, der jetzt wirklich das Monitoring soweit gemacht hat, ob es wirklich erstmal andere Mitglieder in der AGÖA gibt, die das auch tatsächlich intensiv nutzen und einsetzen wollen und entsprechend geschult werden. Mit Sicherheit gibt es mehrere Leute. Das Problem im Moment ist noch, dass diese Struktur, die dieses Tool hat, beziehungsweise die Zugänge, die es für dieses Tool gibt, noch nicht wirklich angepasst sind. Das heißt, jeder, der irgendwie Konfigurationsmöglichkeiten hat, ist auch jemand, der informiert wird. Dementsprechend war es nicht so eine große Zahl von Menschen, die sich wirklich intensiv beschäftigt haben und das diese Tageszusammenfassung zum Beispiel bekommen haben. Aber das ist alles, was man anpassen könnte, habe ich auch mit in das Paper reingeschrieben. Du hattest ja auch geschrieben, dass du dich leider aus beruflich privaten Gründen zurückziehen musst aus der Öffentlichkeitsarbeit, aber dass du halt noch als primäres Ziel wirklich das tust, die Einarbeitung der AG-Öffentlichkeitsarbeit in dieses System Echobot noch vorantreiben willst. Das ist immer noch wichtig, richtig? Also ich stehe dafür weiterhin zur Verfügung und ich habe gerne weiterhin den Kontakt zu der Firma. Wenn die UA sich dementsprechend dann umorganisiert hat und dann ein kleines Team von Menschen hat, die sagen, wir fuchsen uns da rein, wir arbeiten damit und wir stellen diese Informationen, die wir rausziehen können, allen anderen in irgendeiner Form zur Verfügung, dann klar. Ist sonst noch mit aus der Öffentlichkeitsarbeit, ja, der Übel ist jetzt gerade wieder hochgekommen, das ist ganz gut. Vielleicht noch andere, die Lust haben, neugierig sind auf dieses Werkzeug und das gerne benutzen möchten innerhalb der AGUA. Also ich hatte schönen Abend gestern dann mal die Möglichkeit bekommen, da auch reinzuschauen. Habe von Engelbert auch mal so eine Übersicht, Tagesübersicht Mail auch weitergeleitet bekommen. Ich finde das sehr spannend. Man kann also im Prinzip sehr verschiedene Suchen und Suchmöglichkeiten nach unterschiedlichen nicht nur Suchbegriffen, sondern halt auch mit Verknüpfungen so sich dann ausgeben lassen, dass halt auch tatsächlich zu einzelnen Personen Sachen ausgegeben werden, zu einzelnen Themen, ich glaube auch einzelne Regionen, zumindest wenn man die damit als Suchwörter und so weiter beschreibt. Also das ist schon recht komplex und ich glaube, es ist interessant für uns, wenn sich da wirklich jemand, also ich habe selber im unternehmerischen Bereich einige Ahnung so von der Analyse und auch so von solchen Tracking-Diensten und so weiter. Ich finde es sehr spannend und glaube, dass wir da auch das eine oder andere entdecken können, was wir bisher noch nicht so wussten über uns. Das heißt, wo wir gehäuft auftauchen, vielleicht auch welche Themen öfter irgendwo von Presse beziehungsweise dann halt auch von irgendwelchen Online-Publikationen mit aufgenommen werden und das dann auch vielleicht in Ziele umsetzen, die wir uns selber setzen. Also ich finde es hochinteressant. Also was das System kann, das haben wir in den letzten Wochen, glaube ich, ganz gut schon auch besprochen. Die Frage ist, wollt ihr es benutzen? Wollt ihr es in eurer Arbeit einbinden? Und wenn ihr da jetzt mit einem markigen Ja kommt, dann können wir da, glaube ich, auch jetzt irgendwie den Beschluss auffassen. Also ich würde das gerne und ich würde gerne auch den einen oder anderen morgen dafür vielleicht begeistern, weil das auch so eine Kombination ist aus unseren Inhalten der Pressearbeit und auch einem gewissen technischen Know-how oder einer Finesse, die man damit reinstecken kann. Ich finde es sehr spannend und würde es gerne nutzen wollen. Ich würde mich dementsprechend bereit erklären, da zur Seite zu stehen, zur Einführung oder auch tiefer geht oder wie auch immer. Alles klar. Das klingt ja gut. Gut, also dann ist meine Beschlussempfehlung, das anzunehmen im Antrag. Sonst noch jemand Fragen zu dem Thema? Dann würde ich nämlich gerne zu einem Beschluss kommen. Dementsprechend, irgendjemand dagegen, diesen Antrag anzunehmen? Irgendjemand, der sich enthalten möchte? Dementsprechend gehe ich davon aus, dass alle dafür sind. Also der Antrag ist nun angenommen. Das ist gut. Ja, genau. Sollten wir dann an Steffi weiterleiten, sodass das beauftragt werden kann. Ja, wenn das gut mache ich schon, ja, super. Wunderbar, danke schön. Dann kommen wir schon zum nächsten Antrag. Finanzen, Artikel 72.2.19 Aspire, oder wie es aussprechen würde, ich meine, Aspire, alles klar. Ja? Gehen wir kurz, bevor wir weitermachen, auf die Mail-Meldung in den Pad-Chat ein. Da steht drin, Achtung, der Bot von Goxy zeichnet angeblich IPs auf, kann Gespräche mitschneiden und es und Gesprächsaktivitäten protokollieren, ist das gewollt. Ist jetzt annähernd reingepostet worden, behandeln wir das jetzt am Anfang der Sitzung, ist das wichtig, schieben wir das noch um? Wenn mir jemand erklärt, was das bedeutet? Naja, das war vermutlich eine unmodifizierte Mandelsoftware ist, die halt eben mehr aufzeichnet, als Mandel eigentlich vorsieht. Dann würde ich dann doch gerne wissen, was die Gründe dafür sind. Ich meine, das ist ja nicht, das ist ja ein öffentlicher Teil. Wenn wir jetzt davon ausgehen müssen, dass hier absichtlich nicht öffentliche Sachen aufgezeichnet werden, dann ist das ganz klar zu einer Ordnungsmaßnahme, die nicht vermieden sein wird. Ja, also ich würde es jetzt auf jeden Fall nicht behandeln wollen, aktuell. Also man kann sich gerade auch... Ich hatte gerade auch im Chat geschrieben, erstmal von wem kam der Hinweis, anscheinend ist jetzt mal eine nicht sehr vertrauenserweckende Quelle. Was heißt angeblich? Also wenn wir es überhaupt behandeln sollten, würde ich dazu erstmal gerne was zumindest im Chat geschrieben haben, ansonsten würde ich jetzt auch nicht behandeln wollen. Lass uns das mal über sonstiges schön anhören. Ja. Alles klar. Fitz, du wolltest aber sagen? Ja, nee, auch wenn es jetzt wieder gut ist, wir haben ein Urteil haben gerade, wo er was auszeichnen könnte, also von daher können wir später warten. Okay. Dann sind wir wieder bei Aspire, die 72219. Der wurde auch vertagt. Hat sich leider auch neues ergeben. Ja. Wurde an die AG Events bei der letzten Sitzung weitergeleitet und die hat das Ganze abgelehnt. Wir überarbeiten das Konzept und kommen damit nächstes Jahr nochmal wieder. Das heißt, ihr zieht den Antrag erstmal zurück? Genau. Okay, also ist der Antrag zurückgezogen. Dann kommen wir schon aus dem Request-Tracker. Finanzpolitik Sonstiges. Das ist nur ein Dummy. Ja, die hätte drin stehen lassen. Ja, ja. Dann sind wir schon bei Allgemeines. Antrag an den L4. Beauftragung Vortragsreihe, Ticket 72197. Ist der Antrag schon da? Ich glaube, der hat noch Co-Sitzung. Der hat auf jeden Fall Co-Sitzung. Da wäre ich eigentlich heute gewesen, wenn ich Zwischensitzung gewesen wäre. Also. Weißt du, was da kommt? Ja, die haben ja dieses Projekt Liquid Feedback mit V, was halt eine Liquid Feedback Adoption ist und offen gemacht werden soll für öffentliche Bürger. Das heißt, Bürger können da hinkommen, sich registrieren und dann für ihre Gemeinde halt Ideen einbringen und so weiter. Das ist auf jeden Fall auf sehr viel Interesse gestoßen, weil den Sitzungen, wo ich anwesend war, das vorgestellt worden ist. Bei ihm hat auch ein Regelmangel und da wurde halt auch angefragt, ob er denn nicht mal Vorträge machen kann. Teilweise hat er schon ein paar Vorträge gemacht. Ich glaube, dass das ganz interessant sein könnte für verschiedene Leute, die halt auch im Hinblick auf 2014 ein bisschen aktiver in die lokale Politik einsteigen möchten, in die Bürgerbeteiligung bei der vor Ort ermöglichen möchten. Insofern ist das, glaube ich, ein sehr interessanter Vortrag. Ich würde das gerne unterstützen, wenn wir ihm eine Beauftragung geben, hier auch eine Vortragsreihe zu machen, wie man das implementieren kann und welche Möglichkeiten der Nutzung es gibt und so weiter. Ich habe noch einen anderen Punkt. Ja. Und zwar hätte ich ganz gerne, dass wir ähnlich wie bei Andres Vortragsreihe den Energiekraften vor mal die Gelegenheit geben, dass sie sich da beim Generalrat melden können, dass sie eventuell auch Vorträge zu sich holen können. Ja, das müssen wir ganz genauso aufziehen, wie halt auch bei Andi. Das heißt, Seite, Wiki, NRW Info, E-Mail und den Leuten auch klar machen, dass sie halt eine Räumlichkeit brauchen für den Vortrag und ansonsten halt keine Kosten mehr auf die zukommen. Also aus meiner Sicht kommt das ziemlich gut. Das Einzige, was wir halt klären müssen, ist, also der Schengen hat halt auch Anfragen von außerhalb von Nordrhein-Westfalen, in dem Fall in Nürnberg. Und da ist halt die Frage, wie weit reichend wir die Beauftragung dann machen würden. Also da müssten wir dann schauen. Also für die Beauftragung in Nordrhein-Westfalen schon die Jugend frei zu verfügen, ob wir daraus eine bundesweite Beauftragung machen, das sehe ich noch eher etwas skeptisch. Ich glaube, da können dann auch vielleicht diejenigen Kreise oder Stammtische, die von außerhalb anfordern, sich dann nicht mal auch an den Reisekosten beteiligen. Das würde ich auch so sehen. Sonst noch Anmerkungen dazu? Dann würde ich doch zu dem Beschluss kommen. Irgendjemand gegen diesen Antrag? Möchte sich irgendjemand enthalten? Dann gehe ich davon aus, dass alle dafür sind, also einstimmig angenommen. möchte sich darum kümmern, dass ihn auch noch abzuklären, auch wie wir das werbetechnisch mit reinnehmen, wie ich das werte und ähnliches. Ach so, wunderbar. Dann sind wir da bei dem Punkt, Budgetantraglistenkandidaten Bundestagswahl unterbringen. Ja, da kann ich was zu sagen. Ich hatte gestern mit Steffi telefoniert und sie hatte mich gebeten, die Anträge mit einzufügen. Eigentlich wollte jeder heute Abend selber noch eine Ausführung zu machen, was ich nicht kann. Es geht einfach darum, dass bei Schulen etc., die für die Top-Listenkandidaten anfallen, auch ein Budget vorhanden ist für eventuelle Übernachtungen, falls da finanzielle Unterstützung gewünscht ist. Also ich kann jetzt auch was dazu sagen, und zwar ich organisiere halt gerade dieses erste Treffen der Top-Listenkandidaten mit Platz 10. Da fallen jetzt erstmal für die Übernachtung, für das Wochenende, wo die sich treffen, 110 Euro an. Das ist also keine ganz große Hausnummer. Und so können, denke ich mal, das auch als Kandidaten selber stemmen. Das wird, glaube ich, auch nicht so ein großes Problem werden. Ich glaube, die meisten Kandidaten können sich das leisten. Ja, ich sag mal, wir müssen ja nicht unnötig irgendwie Hürden aufbauen. Ich finde es schon wichtig, dass wir unsere Leute auch unterstützen. Die 110 Euro pro Person? Das ist für alle zu sehen. Okay. Ja, also grundsätzlich sehe ich es auch sinnvoll, dass wir ein bestimmtes Budget für das Thema zur Verfügung stellen. Allerdings ist jetzt der Antrag so formuliert, dass das die Höhe des Budgets noch geklärt werden müsste. Deshalb jetzt ohne eine Höhe zu definieren, solches schwierig dem zuzustimmen. Und wie gesagt, das war eigentlich als Reminder für Steffi gedacht, sie wollte das dann mehr ausführen, was halt jetzt ausfällt. Also mir ist wichtig, dass wenn der nachfolgende Antrag verabschiedet wird, ich glaube, die Übernachtungskosten, solche Sachen, das ist, glaube ich, nicht das große Problem. Reisekosten vielleicht für Pressetermine, ja, sollten wir auf jeden Fall zur Verfügung stellen, das haben wir auch bei der Landtagswahl gemacht, um eine Grenze zu ziehen. Aber jetzt die Übernachtungskosten für dieses einmalige Treffen zum Kennenlernen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt notwendig. Wie gesagt, 110 Euro für die 10 Kandidaten, das lässt sich, glaube ich, ohne Probleme von jedem bewerkstelligen. Was die Schulen halt betrifft, ist der nachfolgende Antrag da. Es wäre schon besser, wenn da auch mit dem Budget für aufgemacht wird, weil das betrifft dann auch nicht nur die Kandidaten, sondern halt auch die Leute, die die Schulen dann auch durchführen, und das ist viel wichtiger. Gut, also ich sehe es etwas anders. Ich würde vorschlagen, dass wir die Kosten jetzt für diese Veranstaltung, für das erste Treffen, das Landesverband übernehmen. Weil 110 Euro ist eh nicht viel, und dann ist es einfach auch eine einfachere Buchung. Weil ich denke mal, das muss als ein Betrag überwiesen werden, und wenn dann die Einzelnen schmeißen müssen und dann das verbuchen müssen, finde ich suboptimal. Ja, ich würde mich enthalten, aber ihr könnt doch gerne abstimmen. Also für diese Veranstaltung waren das 110 Euro, ne? Ja. Wie sehen die anderen das für diese Veranstaltung? Weil bisher hatte ich diesen Antrag eher so als grundsätzliches gesehen. Wenn das aber für diese Veranstaltung ist, dann kann der als Budget. Ich denke, der Stelle wollte auch darauf hinaus, auf das Allgemeine, aber weil ich es jetzt selber vorstellen kann, würde ich auch sagen, wir haben auf die 110 für die jetzige Veranstaltung, und Steffi steht am besten noch mal einfach vor. Ja, das wäre auch mein Vorschlag. Ich würde was dagegen. Das wäre also für die Veranstaltung am 9.10. Richtig. Dann sollten wir aber auch den Antragsteller annehmen. Okay, dann stelle ich diesen Antrag, diesen speziellen. Das Datum nochmal? 9. und 10.02. Gut, haben wir noch was zu dem speziellen Antrag? Die Abstimmung. Außer die Abstimmung? Dann würde ich zur Abstimmung starten. Also, wer ist dagegen, gegen diesen Antrag? Wer enthält sich? Ich enthalte mich. dann gehe ich davon aus, alle anderen sind dafür, also Carsten, Daniel, Fitz, Jörg und ich, damit wir dieser Antrag angenommen. Sorry, meine Enthaltung bitte, ich war gerade kurz weg, ohne es euch zu sagen, ich hatte mit dem Ding noch was nachgefragt, also nur seine Enthaltung bitte. Okay, bis dann, wir dann. Bitte, angenommen. Aber jetzt kannst du dich darum kümmern, ich glaube, du hattest ja auch mit dem, mit der Rücke da kommuniziert, dass die, Steffi dann die Unterlagen kriegt. Ja. Super. Gut, dann kommen wir zu dem Thema Schulungskostenlistenkandidaten Bundestagswahl. Ja, gleiche Thema, kam auch im Telefonat gestern. Ich sollte es als Reminder schon mal reinsetzen. Es ging darum, analog zur Landtagswahl 2012 ein Budget für die Listenkandidaten einzurichten, dass Rhetorik, Medien, Kompetenzschulung etc. durchgeführt werden können. Nein, ich kann keine Aussage zur Höhe des Budgets machen. Können welche aus dem Vorstand, die damals auch anwesend waren, etwas zu der Höhe sagen, die damals veranschlagt war und wie stark die ausgenutzt war? Wir haben leider in der Kürze der Zeit keine Schulungen für die Listenkandidaten meines Wissens nach durchführen können. Hat irgendjemand eine Anhaltspunkt, was man so schätzen könnte, was für ein Budget wir brauchen? Also bisher schien es so, dass die Angebote freiwillig waren und keine Kostenstellen genannt worden sind. Super, kann ich mich auch irren. Ja, ich habe dazu auch mal gehört, deshalb. Also wir müssen halt Räumlichkeiten gemietet werden, da müssen wir halt auch gucken, aber auch das kriegt man mit 40 bis 60 Euro hin. Ich glaube, das kann man auch im Umlaubbeschluss dann noch machen. Ich glaube, das ist jetzt, damit ich würde den Antrag werden vertagen. Dann würde ich auch einfach mal sagen, ich finde es gut, dass wir einen Einblick in konkretere Ansätze dazu finden, was irgendwie einschätzen zu können, Leute, jetzt ist das einfach da, einfach schwierig, da noch zu sagen. Ja, der Antrag kommt einfach zu früh. Ja. Ich packe euch in den Umlauf. Super, danke Claudia. Oder hat irgendjemand was dagegen und würde den gerne abstimmen? Nicht dabei, okay. Dann kommen wir zu dem nächsten Antrag. Antrag auf Kompass 2013.1. Der Antrag kommt von Stefan. Wann ist der da? Druckbeginn ist der 15.02. Erscheinungstermin 22.02. geplant. Shit. Warum? Montagsritter wäre besser. Stefan ist gut für niemanden. Nicht da, aber ich bin da. Möchtest du, kannst du was dazu sagen noch zu dem Antrag? Ja gut, das ist der Standardvorschlag, den wir immer machen. Carsten, die Kompassauflage 12.4, haben wir die komplett schon verteilt? Ja, die haben wir auf dem Parteitag war es. BPC. BPD, genau. Genau, BPD haben wir komplett. Genau, stimmt. Okay, gut, dann sind wir alle weg. Dann, na, die neue Saison beginnt jetzt, glaube ich, mit den Vorständen. Das Wetter wird jetzt auch besser. Ich glaube, es kann schon sinnvoll sein, da wieder eine Auflage zu haben, damit die Leute an den Vorständen das auch verteilen können. Was haben wir denn? Ich hatte jetzt noch eine Zeit im Kopf. Gibt es noch irgendwann TPA, der geplant ist? Ja, 16. Ja, 16. ist leider ein bisschen nah. Ja, ansonsten weitere Termine dahinter, haben jetzt keine Ahnung. Weil wenn 15. gedruckt wird und 22. ausgeliefert wird, ist zu knapp. Der Drucktermin lässt sich ja nicht nur nach vorne vorschieben, ne? Ja, da können wir leider nichts dran machen. Ja, dann haben wir ein logistisches Problem von der Verteilung, dann müssen wir uns also sagen. Müssen gucken, ja, jetzt steht ja nicht hier, Lukas ist auch nicht da. Wir wollten nochmal so einen Verwaltungsschatzmeister NRW-Treffen machen, dann müssen wir es darüber ziehen. Das wird auch eventuell hier irgendwo im Ruhrgebiet sein, dann ist der Weg nicht ganz so weit. Das ginge noch, aber ich weiß nicht genau, wann es ist. Also was halt auch in den nächsten Wochen stattfinden wird, sind so Aufstellungen zusammen. Und da sind meistens auch immer Privaten aus anderen Kreisen dabei. Und dann gibt es ja schon ein engeres Netzwerk noch, oder? Was man den einen Punkt zum anderen weiterverteilen kann. Genau, zumal wenn man da sicherlich mal darauf hinweisen würde, wird sicherlich der ein oder andere da auch gezielt den Gegner da hinschauen. Also ich glaube, das geht schon mit der Verteiler. Ja, und dann ist dann auch noch eventuell im Bielefeld der Landstreit da, ne? Ja, da sprechen wir gleich noch zu, die wird wahrscheinlich so weit entfernt von dem Drucktermin und dem Liefertermin sein, dass sich das dann nicht mehr lohnt. Da habt ihr wahrscheinlich dann schon eine Auflage. Ja, zuerst dann in 3 Monaten später, im Mai, ne? Genau. Was der Alex damit sagen wollte, ist, dass der Termin eventuell nicht stehen bleibt. Genau, also so durch die Blume gesprochen. Nee, genau. Also wir kriegen das aber hin, die Verteilung. Wir müssen halt gucken, wie viele Stück wir jetzt halt verkaufen. 7.000 sind vorgeschlagen. Carsten, wie viel hatten wir da in Bochum verteilt? Weißt du das noch? Ähnliche Menge, aber ich weiß nicht, ob es diesmal wieder so viel sein wird, weil da war wirklich günstig, weil da wirklich alle da waren, die gut verteilen konnten. Ja, also ich würde bei der Menge bleiben, weil jetzt der November 22.02. ist Erscheinungstermin. Das heißt, Anfang März wäre die Verteilung oder Ende Februar, Anfang März, da fängt die Saison an, dass die Leute wieder Infostände machen und ich hoffe, dass sie die machen. Und dementsprechend, da ist der Kompass mal sehr gelegen bei der Verteilung. Naja, die Frage ist, ob wir 7.000 nehmen oder wie bisher eigentlich halt über 10.000. Ich bin 7.000. Ich möchte 8. 8.000 zum ersten und zum zweiten und? 7, richtig, danke. Gut, haben wir jetzt 3 Vorschläge. 7.000, 8.000 und 10.000. Also ich nehme 10.000 und bei dir zur Not auch 8.000. Muss nicht alles sagen. Also ich bin auch eher 10.000. Nur wenn mindestens 3 Roboter bleiben. Ja, das ist ein Thema. Also ich fahre sowieso die nächsten Monate sehr viel rum, da kann ich immer einen Sprung mitnehmen, das ist gar kein Thema. Dann bleiben wir dabei. Nee, wir können in Wuppertal im Prinzip auch ein kleines Lager machen, wo das auch darüber verteilt werden kann. Er sagt jetzt gerade, kommt ein bisschen lange. Gut, dann stelle ich jetzt mal den Antrag über die Anzahl von 10.000. Ist irgendjemand dagegen? Enthält sich irgendjemand? Damit wäre der Antrag über 10.000 angenommen. Gut, kommen wir zu dem nächsten Punkt. Achso, ich dachte, du stimmst jetzt nicht die 8 und die 7.000 ab, sondern die schon mal irgendwie 25.000. Nee, ich hab... ja, könnten wir auch machen, aber ich glaube, das war nicht so gedacht. Also von mir zumindest. Sonst möchte jemand noch ein höheres Gebot haben, was wir abstimmen. Nein, komm, ich fühle. Ich wollte gerade sagen, dann kriege ich aber eine akute Schreibblockade. Ja, das glaube ich. Mit Recht. Gut. Nächster Antrag, Ticket 73497, Budget und Beauftragung Fahrkosten Köln. Ist der Stefan Ebner da? Ja. Oh, er ist da. Ja, dann möchtest du noch was dazu sagen? Ja, im Grunde genommen geht es darum, dass wir eine Möglichkeit schaffen wollten für Mitglieder des Gremiums, des Podcaster, dass sie Fahrtkosten, Reisekosten abrechnen können. Und deswegen haben wir einen Finanzantrag gestellt und sind ja noch geraten, ein Budget einzufinden. Wir haben das jetzt heute grob überschlagen im Quartal und 750 Euro eingetragen. Die sind hierbar. Könnt ihr was zu Reiseaktivitäten sagen, warum die anfallen und in welchen Ausmaßen? Also grundsätzlich haben wir uns vorgenommen, etwas mehr Veranstaltungen zu besuchen. Bisher haben wir das ja auch gemacht und haben das immer auf eigene Kosten gemacht. Ein bisschen ist natürlich auch da gewesen, dass die Scheu, das zu machen, eben wegen den Kosten, okay, dann bleibe ich da, ich war ja letztes Wochenende schon und wollte nächstes Wochenende dorthin. Jetzt im Wahlkampf, jetzt wird ein bisschen mehr werden, grundsätzlich wollen wir ein bisschen mehr machen und einfach Veranstaltungen besser begleiten und haben wir auch das Radio Nebelhorn sind wir gerade in der Testphase, das wollen wir auch noch ein bisschen besser vorantreiben. Ich finde die Idee gut, so ein bisschen journalistisch die Parteiarbeit zu begleiten. Das gibt auch größere Einblicke als jetzt nur geschriebene Protokolle. Und die Berichte sind oft sehr lebhaft und das finde ich eigentlich ganz gut. Also mir würde das gefallen, ich würde mich das geben. Ja. Ja, ich war auch über den Antrag begeistert, besonders weil ich da die Motivation sehe und immer wieder begeistert bin, wenn bei den Veranstaltungen das Krähennest vorbeischaut. Also ich habe da auch nichts gegen. Ja, Krähennest ist ein wichtiges innerparteiliches Organ, das wir schön unterstützen. Gut, irgendwelche Argumente, die dagegen sprechen noch, ansonsten würde ich zur Abstimmung schreiben. Gut, also irgendjemand gegen diesen Antrag? Irgendeine Enthaltung? Okay, damit habt ihr den Job und das Budget. Über 750 Euro. Und dann, dass ihr in der Fahrtkostenabrechnung gestellt müsst, ne? Ja, das ist jetzt gewiss. Wir Nee, die findet müsst ihr auch, ne? Und verleiht uns verteilende Dokumente. Ja, da haben wir das hinten angestellt. Ich bedanke mich recht herzlich im Namen aller Krähennester. Vielen Dank. Wir haben zu danken, dass ihr diese Arbeit macht. Machen wir gerne. Gut, dann kommen wir zu dem nächsten Antrag. Ticket 73008, dem Lohnregistrierung, Angebot. Der Franz ist schon im Sprechenraum. Wir hören. Ja, ist eigentlich selbsterklärend, sollte zwar eigentlich im anderen Teil besprochen werden. Wir hatten im AK uns mal die Arbeit gemacht, wie die Arbeit vor Ort lokal gemacht ist, mit dem Lohnklau und sonst was, ist ja schon im letzten Jahr mal gewesen. Dabei ist uns aufgefallen, wie viel halt keine haben. So, das ist ein Angebot, was wir einfach mal erarbeitet haben, und für alle, die halt fehlen würden. Die Rückfrage in den Einzelgemeinden war halt teilweise, dass dort halt lokalpolitisch noch nicht gearbeitet wird und so weiter und so fort. Und die Diskussion, ob das jetzt vom Landesverband zentral bezahlt wird oder nicht, gab es ja schon mal in der Vergangenheit. Also von den Kosten her ist das eine Sache. Das Problem, was sich bei mir bei den ganzen Rückfragen gestellt hat, ist halt, wer übernimmt den ganzen Aufwand der Verwaltung, der Prüfung und die Registrierungsschritte. Hast du da ein Team? Gibt es da jemanden, der sich da schon dieser Aufgabe vollständig widmen möchte? Also ich habe ja geschrieben, ich würde das einmalig übernehmen. Das ist nicht viel Arbeit mit den entsprechenden Programmen, die es dafür ja gibt, weil die Domains sind alle schon ausgesucht, die noch fehlen. Weil wenn wir uns darauf einigen, dass sie halt wirklich Piratenpartei minus Gemeindenamen heißt, das Problem sind nur die 25 Kreisdomains, weil die teilweise mal vor Ort noch abgesprochen werden müssten, wie die genau lauten, weil einige gerne eine Abkürzung haben möchten. Und danach würde es ja nur dann sein, wenn nachher Domains aufgeschaltet werden, was dann ja mit dem zukünftigen Blocksystem und sonst was auch nicht das Problem ist. Naja, der Jörg hat eine Frage, und zwar, wohin die Domains zeigen? Das muss dann auch jemand eintragen und laufend ändern. Darf ich an dieser Stelle mal an Ticket Nummer 62167 erinnern, wo ich von der AG Technik im August den Vorstand gebeten habe, mal zu Beginn nachzudenken, wie so ein kommunales Konzept aussieht und auch welche Nachteile zum Beispiel mit dieser Benamung Piratenpartei Gemeindename verbunden ist. Ja, gut, dass du darauf hinweist. Die Ticketnummer, welche war das nochmal genau? 62167. Dankeschön. Grundsätzlich würde ich das auch gerne erstmal, dass die aus dem AK Kommunales sich mit der AG Technik auch zusammensetzt und das bespricht, bevor das hier beschlossen würde. Das wäre mein Wunsch zumindest. Was heißt inwiefern besprechen was? Umsetzung, Zeitaufwand, Pflegeaufwand, das, was der Jörg gerade angeführt hat. Das ist nicht einmal nur einmal registrieren. Das lebt das Ding. Wir haben da schon noch in der Technik drüber gesprochen und hatten uns erstmal dagegen ausgesprochen, sowas zu realisieren. Aus den genannten Gründen, dass wir im Moment kaum Kapazitäten haben, den Aufwand zu verwalten und so unendliche Aufgaben haben. Es dreht sich vor allen Dingen um im Moment noch nicht absehbare Folgekosten. Bei dieser Domainbenennung ist es zum Beispiel nicht möglich, SSL-Zertifikate auszugeben, was problematisch ist im Zusammenhang mit Spendenaktionen. Es muss die Administrierung der Rechner, wenn die irgendwo an irgendein Domain, an einen Hoster gesendet werden, muss geklärt sein, wer sich darum kümmert. Die ganzen Webauftritte müssen ja irgendwie im Design miteinander abgeglichen werden. All das muss im Vorfeld überlegt sein, wie man das synchronisiert kriegt, sonst hat man Kraut und Rüben. Alex, kümmern wir uns mal darum. Ja, also normalerweise ist es schon... Alex? Nehmen wir uns dieses Tickets mal an und machen uns dazu mal Gedanken mit dem AK und der Technik. Können wir gerne machen, ja, können wir uns gerne mal zusammensetzen. Kann ich euch auch gerne unterstützen. Ja, wir sollten es auf jeden Fall koordinieren, weil da sollen viele Leute dran arbeiten, aber nicht in verschiedene Richtungen, und wir müssen uns da grundsätzlich wirklich Gedanken machen, weil das sind laufende Kosten, das ist auch nicht gerade wenig. Und der Aufwand, der da betrieben werden muss, um das wirklich am Leben zu halten, dass das nicht nachher irgendein Domain-Grab Fahrt wird, wo irgendwo hingezeigt wird, wo nichts mehr ist. Das ist mir einfach zu groß die Gefahr. Und da müssen wir uns wirklich einmal noch Gedanken machen. 2014 wird mehr, aber wir haben noch ein paar Leute. Ja, das sehe ich ähnlich. Wenn wir euch vom AK das Konzept dann entsprechend zukommen lassen, oder was? Ja, ja, ja, nicht nur das Konzept brauchen wir, wir brauchen auch die Leute von dem AK, zusammen mit der AG Technik und uns, dass wir uns da wirklich mal zusammensetzen und mal miteinander reden, weil so Konzepte hin und her schicken schön und gut, kann man zur Vorbereitung machen, aber wir müssen mal die Argumente austauschen, was dafür und was dagegen spricht. Ja, und ich würde auch vorschlagen, das jetzt nicht in der regelmäßigen AG Technik-Sitzung zu machen, weil dann würden wir die sprengen, sondern einen separaten Termin zu machen. Ja, also das würde ich vorschlagen, wir machen erstmal einen Termin aus, die Terminvorstände am besten an die Technik, den AK und den Vorstand, also die mit einbeziehen in die Mobilienfrage oder Lust hat, sich daran zu beteiligen. Und wenn der Termin steht, dann können wir nochmal die Konzepte gegenseitig zur Vorbereitung austauschen und dann darüber dann bei diesem Termin dann auch sprechen. Guter Vorschlag. Spricht irgendetwas dagegen gegen diese Vorgehensweise? Dann würde ich diesen Antrag von Frank gerne vertagen. Okay, Frank, kannst du dich bitte darum kümmern, eine Doodle-Umfrage auch zu machen, da den Vorstand mit einzubinden und die AG Technik? Ja. Danke dir. Wunderbar, danke schön. Dann gehen wir zu dem nächsten Antrag, Wahlkampfdarlehen MDS. Ja, auch da kann ich was zu sagen, weil ich vor der Sitzung noch mit dem Schatzmeister Niedersachsen telefoniert habe. Sie bitten also um Unterstützung für den anstehenden Bundestagswahlkampf in Höhe von 20.000 Euro. Sie gehen davon aus, dass Sie das Ganze zeitnah zurückzahlen können, möchten, bitten aber darum, um nicht gegebenenfalls in Druck zu kommen, die Zahlungsziel auf Ende 2014 zu legen. Ja, unlos. Steffi ist natürlich informiert, also sie hat mich angerufen und mich gebeten, den Schatzmeister anzurufen. Das wird man gar nicht lange diskutieren, glaube ich, oder? Ja. Also wenn Steffi da oben nur Bescheid weiß und das in den Büchern und den Gedanken drin, dann go. Ja, weil wir unter der Voraussetzung, dass Steffi dafür ist und auch mal schnell einen hat. Kochen, wir haben den Topf von 50 auf, so viel Hörer. Also, wie gesagt, das hat Steffi schon einmal abgesegnet und wir alle 50 sind auf und raus damit. Brauchen wir das Inside-Date? 2014 steht drin. Nein, ich sag, wir brauchen wir das. Das ist drinstehen. Ich glaube, das haben wir bis für, glaube ich, zu dem Dienstag zusammen mal so beschlossen. Okay. Nicht das 2014, sondern das irgendeins da steht und dann halt langfristig. Okay, wenn jetzt keine Widerworte kommen, würde ich zur Abstimmung schreiten. Irgendjemand dagegen? Enthaltungen? Dann ich kann noch ein bisschen überlegen, was ist denn, wenn jetzt ein ganz anderes Mitglied haben wir uns melden? Ja, dann ist das so. Dann wird der Talk schon kürzer. Okay. Und zum einen haben wir auch gesagt, first come, first serve, ne? Ach, ja, war ja nur mein Kopf schon ein bisschen rumüberlegt. Ja. Ja, dagegen hab's natürlich, ich weiß einfach halt nur, wenn das halt ausgeht und ich würde halt gern auch anhören, wie die Dinge vertreten würden, deshalb haben wir so die Gedanken, ne? Ja, der Topf ist ja nicht zwingend gedeckelt, sondern der ist ja jetzt erstmal auf dieses Budget angesetzt und dementsprechend würde ich auch sagen. Okay, also einstimmig. Okay, wer kommuniziert das mit Steffi und mit dem Schatzmeister Niedersachsen? Das ist das dann habe ich schon. Das ja. Super, danke. Dann haben wir einen Dummy-Antrag. Und dann haben wir den Antrag Ticket 73093, Beauftragung zum Transport von Material für die AV-Bumper und dessen anschließende Lagerung. Da fehlt im Umlauf noch eine Stimme, deswegen müsste ich mir Zeit nochmal mit reinnehmen. Also ich habe auch bestimmt. Ich habe es nicht mehr im Kopf, ob ich da abgestimmt bin. Ich bin auf jeden Fall dafür. Gut, irgendjemand gegen diesen Antrag? Irgendjemand enthalten? Alle dafür. Einstimmig angenommen. Dann können wir zu dem da am nächsten kommen. Mal. Haben wir also ein Thema Strategie-Treffen schon irgendwas vereinbart? Zu welchem Thema sprichst du jetzt gerade noch zu dem Ticket mit dem Infosocke? Genau, also quasi schon das, was jetzt eigentlich nur meine Frage ist jetzt davor, wie ist da der Stand der Dinge? Ich bin mir noch nicht sicher, welches Thema wir gerade besprechen. Der Der Carsten möchte gerne wissen, bevor wir jetzt diesen Antrag, Ticket 73354, besprechen, Antragsteller Ali Ubli, möchte er wissen, ob zu dem Thema Bundestagswahlkampf-Strategietreffen 2.2.3.2. im Vorstand schon irgendetwas besprochen oder beschlossen worden ist. Nein, also es gibt aus Nordrhein-Westfalen, das weiß ich von Seitenbusch, vier Leute, die dorthin fahren. Einer davon ist der Ali Ubli, einer davon ist der Markus Leidenhof, obwohl ich hier über ihn beim Vorstand sehe, dann einer ist in Badbelt, der einen Vortrag gehalten wird, und dann nur noch zwei weitere Piraten aus Nordrhein-Westfalen ebenfalls dort. Es wurde im Vorfeld keine Absprache mit uns getroffen. Der Bundesvorstand hat am, wenn ich mich jetzt nicht irre, 14. Januar dazu einen Blogbeitrag oder sowas bei sich gemacht. Und da hat gesagt, es gibt 75 Plätze insgesamt und da könne man sich bewerben. Und der Bundesvorstand hat dann halt sehr schnell gemerkt, oh, es sind sehr viele, die daran Interesse haben, teilzunehmen. Und hat dann gesagt, okay, wir gucken dann, wer da halt die Möglichkeit bekommt, dort halt auch hinzukommen. Wenn man da jetzt mal schaut, 75 Personen, 5 davon lediglich aus Nordrhein-Westfalen, dann sehe ich hier eine deutliche Unterrepräsentation. Es wurde auch nicht mit den Landesverbänden hier groß darüber gesprochen. Das ist halt eine Aktion vom zweiten Stellvertreter im Bundesvorstand. Im März, genau. Und ich weiß auch nicht, welche Zielsetzung hinter diesem Treffen genau steht. Also was ich so gelesen hatte, war es, so ein kreatives Brainstorming zu fördern. Man muss dazu auch noch wissen, dass es halt die Marina Kassel gibt, die in diesem Jahr wohl auch umgebogen wird, auch inhaltlich auf die Bundestagswahl und nicht mehr im Rahmen des Vorstehenden Vernetzungstreffen ist. Insofern wird es nicht der einzige Punkt sein, wo strategische Entscheidungen bezüglich Bundestagswahl getroffen werden. Da hier im Vorfeld keine Absprache mit dem Land erfolgt ist und auch hier im Vorfeld nicht irgendwie klar wird, dass hier die interessantesten der Länder bei diesem Vernetzungstreffen in Leipzig, diesem Barcamp, berücksichtigt werden sollen. Da würde ich mich auch gegen den Beauftragten aussprechen, weil ich hier das einfach nicht sehe. Wenn wir das hier an den Beauftragten aussprechen, dann sehe ich das so, als würden wir das anerkennen, dass wir hier so unterrepräsentiert nur dran teilnehmen und so auch uns gutheißen, dass wir halt im Vorfeld nicht vernünftig eingebunden worden sind. Und aus diesem Grund sehe ich dieses Treffen in Leipzig halt als lediglich Brainstorming für Kreative an, dass wir gegebenenfalls Vorschläge erarbeitet, aber ich sehe es nicht als bindend an. Bindend finde ich dann das Treffen auch in Kassel. Das finde ich wesentlich wichtiger und da gibt es ja sowieso dann Beauftragung für diejenigen, die sich dann auch in Nordrhein-Westfalen mit dem Wahlkampf beschäftigen. Wie kommen denn dann die eben genannten Leute für NRW auf die Liste? Wie geht das denn? Jeder konnte die Liste eintragen, beziehungsweise in welch einem Portal eintragen. Und Alias hat sich als NRW eingetragen, obwohl als Bund durchgeht. Nein, Alias ist, denke ich mal, besetzt als Bundesvorstandsmitglied und deswegen ist er dort. Okay, also ist noch ein weiterer Platz. Das bezweifle ich. Ich nicht. Nee, also die Liste ist zu. Der Jens wird mit angekündigten Guerilla-Aktionen dort ebenfalls sein, also in Seitenbusch. Insofern haben wir da jemanden, der dann auch berichten wird, was da passiert. Aber auch Jens hat mich nach einer Beauftragung gefragt. Genau, es ist auch nicht so, dass für jedes Land bestimmte Plätze da reserviert sind oder sonstiges, sondern jeder Pirat bundesweit konnte sich da anmelden. Dann freut es mich auch nach der Sinnhaftigkeit. Also nicht, weil ich jeder anmelden konnte, sondern was da so, also es muss ja auch eine Tagesordnung geben, es muss ja ein Konzept geben. Also es ist ein Barcamp, das sich kreativ mit der Thematik Bundestagswahlkampf auseinandersetzen soll, mit kreativ Strategien überlegen soll. Und es ist halt ein sehr freies Konzept, weil Barcamps so sind und es ist kein Treffen, wo wir jetzt die Länder als solche repräsentiert sein sollen. Insofern verstehe ich das und insofern denke ich auch nicht, dass wir eine Beauftragung aussprechen müssen, weil wir hier offensichtlich keine Beteiligung im Namen von Nordrhein-Westfalen oder für Nordrhein-Westfalen irgendwie vertreten können. Ja, das sehe ich ähnlich. Und ich würde auch alle ÖPNU empfehlen, die anderen anzusprechen, beziehungsweise mal rumzufragen, um über eine Fahrgemeinschaft auch unterzufahren. Okay, stimmt ab. Ja, wenn sonst nicht mehr dazu beizutragen ist, würde ich zur Abstimmung schreiben. Irgendjemand dagegen? Ich, ja. Ja, ich auch. Irgendjemand Enthaltung? Ich. Jemand dafür? Jörg enthält sich. Daniel? Hat sich Daniel schon getan. Okay. Damit ist der Antrag abgewiesen. Gut, nächster Antrag. Workshop, Kostenbeteiligung, Barcamp, SG Gestaltung. Ist Paki da? Ist er. Ja, okay, er hat mich reingekommen, er hat eine Nummer. Ja, war ich habe mit Daniel eben telefoniert und ich habe euch ein Ticket geschickt. Und wir werden dann sagen, wir haben eben noch eine Rede und wollen dann auch ein Mittel. Ich meine, wir haben uns eben eine Frage, also Bürgschaft und Kostenbeteiligung. Wie hoch ist die Bürgschaft und wie hoch ist der Fixbetrag, den wir zahlen sollen? Das ist alles Bürgschaft. Die Bürgschaft wäre nur für die Übernachtung, das wäre dann eben der Vorstand, der eben wieder übernachten kann und übernehmen wird und irgendwann über den Rollen das ist einmal 49 Euro für die Übernachtung und 49 Euro für den Übernachtung. Haben wir noch was anderes außer diesen Antrag selber? Ich glaube, ich habe ihn reinkopiert und hat nichts dazu mit dir genommen. Das Problem ist, ich habe den nicht reinkopiert. Ich finde diesen Antrag nicht. Ich vermute, dass der noch in der Vorstands-Queue liegt, in der Schatzmeisterei, in der Sitzungskommission ist er nicht. Deswegen hatte ich den Paki vor der Sitzung angerufen, weil das jetzt auch zeitlich langsam ein bisschen eng wird. Und wir haben das am Telefon gerade so durchgesprochen. Okay. Ich habe da leider keine weiterführenden Informationen. Okay, ich suche den mal unten. Das wäre nicht mehr leider nicht hier, weil ich Paki, weißt du, wann du den gestellt hast, den Antrag? Oh, das ist bestimmt schon mal ein Tag. Vom 22. Januar. Alles klar, ich guck wieder mal eben rein. Das ist nett, ich bin nämlich gerade aus dem Bett geflogen. So, ich habe den jetzt in die Sitzungskommission geschoben. Ich wollte den gerade reinkopieren ins Bett, aber ich bin auch rausgekommen. Ja, dann spiel ich hier. Sage ich richtig, aber ich mache eine NRW-Platz. Ich bin wieder drin. Das ist schön, ich nicht. Wenn ich jetzt hier alles kaputt mache, dann reinkopieren, ne, verzeiht mir. Nein. Jetzt fliege ich schon wieder raus. Ich muss die Titel abbauen mit kurzen Minuten. So, der Text ist im Bett drin. Okay, Daniel verlässt kurz die Sitzung. Gut, dann gebe ich euch jetzt alle mal eine Minute, den Text durchzulesen. Gut, habt ihr alle durchgelesen? Ja. Wenn ich es jetzt richtig verstehe, beantragt ihr ein Budget für die 600 Euro und für die Übernachtung nur Thema Bürgschaft, weil das dann halt von den Teilnehmern bezahlt wird. Okay, also eine Bürgschaft über 171 Euro und ein Budget in Höhe von 600 Euro für die Kostenbeteiligung. Noch Gesprächsbedarf zu diesem Antrag? Ich habe mal eine Frage. Warum übernimmt das Amt NRW die ganzen Bundesveranstaltungen? Die letzte Runde die letzte Barcamp-Gestaltung war in Greifswald. Davon Mannheim und davon den. Ja, genau, so habe ich das jetzt auch verstanden, dass halt da, wo die SG Gestaltung ihr Treffen gemacht hat, der Landesverband halt die Hotelmiete und so weiter bezahlt haben. Und da das jetzt in Düsseldorf stattfindet, wäre das jetzt NRW. Nächstes Barcamp soll wahrscheinlich in Leipzig stattfinden. Ich glaube, wir sind auch aktiv eingeladen, ne? Genau, ich war das. Okay, sonst noch Fragen zu dem Thema? Oder können wir zur Abstimmung schreiben? Okay, dann frage ich, wer ist gegen diesen Antrag? Und wer enthält sich? Damit ist der Antrag angenommen, einstimmig. Ich bin auch nicht klar. Wer kommuniziert das mit Steffi, beziehungsweise gehst du in Kontakt mit Steffi? Okay? Ja, kann ich machen, klar. Alles klar, und ich sagte Steffi Bescheid, dass der Antrag so durch ist. Super, danke. Gut, dann haben wir den Antrag auf nicht öffentlichen Sitzungsteil. Antrag auf nicht öffentlichen Sitzungen und auf personenbezogene Daten zu behandeln sind. Und Zusammenfassung wird im Anschluss hier veröffentlicht. Ja, dafür. Dafür. Enthaltung. Also alle dafür. Gut. Jetzt wurde ich hier gerade ein wenig abgelenkt. Entschuldigung. Also geben wir nochmal wieder ein paar Hinweise, was da so im Groben stattfinden wird. Der Status der Ordnungsmaßnahmen, die wir angeleitet haben, wird besprochen. Es gibt einige Mitglieder, die sich an uns mit Sachen, die uns nicht bekannt sind. Ein bisschen leise. Nein, ich bin leise. Wird der Status der Ordnungsmaßnahmen, die wir angeleitet haben, besprochen und einige Mitglieder, von denen wir noch nicht genau wissen, was anliegt, wollen wir uns ebenfalls zu Ohren sprechen. Ich habe das letzte Mal die Zusammenfassung noch unter dem Unterhaltungsprogramm stehen. Das war ja wieder so halb möglich. Ich glaube, wir mal davor auch. Gut. Machen wir den nicht öffentlichen Teil im Anschluss an den öffentlichen Teil? Mhm. Ja. Okay. Da er angenommen worden ist, gehen wir jetzt weiter. Und? Umlaufbeschlüsse. Umlaufbeschlüsse, genau. Das ist jetzt der Dokumentation. Wir hatten einen Antrag mit der Brandwache, der ist angenommen worden. Wir hatten einen Antrag Papier für meine Zagen, das ist angenommen worden. Wir hatten einen Antrag für Dresden-Ratssitzung Essen, der ist angenommen worden. Und das war es auch schon. Dann sind wir bei Sonstiges, wenn zu den Anfragen keine Kommentare mehr kommen. Bei Sonstiges haben wir SG Gestaltung Jury. Genau. Darf ich mal eben ganz kurz dazwischen? Ja. Ich sehe das gerade unten unter Sonstiges. Ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn da noch Themen angefügt werden. Dann sollte man immer so fair sein, sich hinten anschließen. Und nicht einfach sich ganz oben dann dazwischen formieren, finde ich so. Ja, guter Hinweis. Danke. So, erstes Thema. Habe ich da reingesetzt in die Tagesordnung und ist Twitter-Konversation heute. Und zwar, die SG Gestaltung hat eine Ausschreibung gemacht bezüglich des Designs für die Bundestagswahl 2013. Und da ist es so, dass eine Jury das bewerten soll und aus jedem Landesverband soll möglichst ein Jurymitglied sein. Wir haben bisher noch keins benannt. Heute ist Benennungsschluss und deswegen wäre es gut, wenn wir da jemanden benennen können. Auf Twitter haben sich Paki und Chrissy halt dazu ausgetauscht. Und Paki selber hat gesagt, dass er nichts einreichen wird. Insofern wäre er auch nicht befangen und könnte quasi nach den Statuten, die sich die Jury gegeben hat, dann auch dort Jurymitglied sein, wenn er dann Lust hätte. Ansonsten hat auch Chrissy sich bereit erklärt, das zu tun, wenn sie nur abstimmen muss, meint sie. Ja, das wäre die Sache. Auf jeden Fall müssen wir heute jemanden benennen, ansonsten sitzen wir da mit einem leeren Stuhl und wir müssen nämlich schon wieder leeren Stühle schaffen. Also eine Anmerkung, laut der Ausschreibung ist es auch vollkommen egal, wie die Jury mit dieser zu ihrem Ergebnis kommen. Ich finde es aber gut, wenn wir das genauso machen wie zur Landtagswahl, dass wir unsere Mitglieder abstimmen lassen, welche Vorschläge sie gut finden und denjenigen, der auf diesem Stuhl sitzen wird, als auswählen lassen. Genau, das wollte ich schon vorschlagen. Gut, gerade mit mehreren Leuten jetzt schon gehört und auch innerhalb der Sitzung mit der FDP-Gestaltung gesagt, dass NRW das im letzten Wahlkampf auch so behandelt hat. Und ja, weiß nicht, was mit Chris hier ist. Sie hat gesagt, sie wird das auch übernehmen und im Prinzip steht es schon am Wahlkampf. Wenn man sich auf so ein imperatives Mandat einigen kann, dann ist es in der Tat total egal. Dann kann man da eigentlich auslösen. Der Packi hier ist würde ich sagen, der soll das machen. Und Chris ist ja nicht hier. Ja, der Ring hat schon gesagt, dass er keine Zeit hat. Chris habe ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich machen kann, aber ich denke, wir haben auch genug. Ja, die ist, glaube ich, auch für jede Entlastung dankbar. Weil das halt ich jetzt sagen, wenn man nichts angeht. Ja, Paki ist ja auch nicht gerade untätig, aber trotzdem, wenn er jetzt hier ist und sich dazu bereit erklärt und die Zeit dafür wirklich findet, dann soll er das doch tun. Ja, ich verstehe den Weg im Rahmen der SPD von daher, ja. Das ist gebucht aus meiner Sicht. Hat irgendjemand was dagegen? Ja. Mit einer Gegenstimme angehen. Geil, das war Spaß. Oder einmal aus. Nee, vermerkt mich im Protokoll, dass da einer dagegen war. Ich finde es wichtig, dass du das. Aber natürlich. Außerdem. Okay, Paki, du hast den Job. Oder den Stuhl. Paki, weißt du, wie man dort anmeldet, dass du das jetzt den Jugendplatz besetzt? Weißt du das? Ich kann mich einfach mal auf den Jugendplatz rein. Alles klar. Sehr schön. So, nächster Punkt wäre Fragerat. Aber da steht nichts drunter. Nein, das war eine Anregung, die ich bekommen habe. Ich werde ja hin und wieder auch mal ein Sprachrohr zu euch gebraucht. Und zwar haben wahrscheinlich alle mitbekommen, dass der Fratirat verstorben ist. Und es gab die Anregung, ob der Landesverband nicht in irgendeiner Form eine Karte sonst verschicken wollte. Ja, das ist wieder das Thema, was ich mal vor längerer Zeit schon irgendwo in einem Trecker drin hatte, dass wir uns mal Gedanken darüber machen müssen, dass man zur Kondolenz oder Mitleidsbekundung oder Beileidsbekundung ist. Weil wir werden auch irgendwann in die Situation kommen, dass unsere Mitglieder auch in NRW leider auch zeitig gegeben werden. Da sollten wir uns mal Gedanken darüber machen. Weiß irgendjemand, wenn die Beerdigung stattfindet? Ich glaube, Bernd weiß es. Und wie ihr da unten sehen könnt, für den Audio-Stream, willst du es aufzeichnen, sagt ihr ja gerade, in den letzten Wochen sind 3 Stück verstorben. Da nimmt jeder von uns. Nur aus NRW, Jörg, oder? Ja, nur aus NRW. Aber das will ich auch ganz gerne mal zur Diskussion, nicht jetzt zur Diskussion stellen, aber sollen wir auch mal drüber sprechen, dass wir da auch irgendwas haben. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen, aber ich finde das schon angebracht. Ja, ich finde es auch gut. Und jetzt in diesem Falle finde ich es auch gut, wenn wir da was machen. Die Frage ist, wer sich den Hut aufsetzen möchte, wenn wir alle dieser Meinung wären. Ja, Hut aufsetzen müssen wir uns, Jürgen und ich wahrscheinlich, weil wir diejenigen sind, die es am ehesten erfahren, mit Claudia zusammen. Machen wir das dann auch in diesem Fall, also von Frank? Ja, gut, wenn dann konsequent. Okay. Ja, aber was machen wir? Also Frank ist Mitglied im Wahlgebiet im Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, da gibt es auch eine Konferenzseite schon. Ja, wir könnten das natürlich auch bis zum Landesvorstand da im Konferenzbuchen eintragen. Wenn das angemessen ist und ausreichend, dann wäre das schon okay. Haben sich viele auch da eingetragen schon. Hat mal einer den Link? Piraten, Piratenpartei-MV, ich weiß gar nicht genau. Piratenpartei-MV.de und direkt zur Hauptseite dann angeleitet. Danke. Bitte. Also Carsten, du würdest dich darum kümmern? Ja, wenn wir jetzt sagen, was wir machen wollen. Ist das das, was wir machen wollen, oder ist irgendwas anderes in eurem Ansehen? Ja, also normalerweise kommentiert man ja den Unterbliebenen und die Frage ist, ob wir die überhaupt erreichen können, weil es offensichtlich ja die Adressen auch fehlen. Und insofern ist es, denke ich mal, für uns so weit außenstehend als externer Landesverband wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, jetzt hier in diesem Kondolenzbuch Platz zu machen. Ich vertraue da eigentlich darauf, dass der Micha also und die Piraten im Fall da sich darum kümmern, dass dann auch der Familie weiterzuleiten. Wenn da auch in der Leben dort nur wieder verstanden haben, wir ja die Adressen alle, wenn wir jetzt das alles an den Rücken eintragen, kann ich gerne überlegen, ist ja in Ordnung. Ich wäre dafür, dass wir irgendwo mal einen Apfelbaum pflanzen. Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden, wenn wir jetzt jetzt. Ich fände es gut, wenn wir irgendwo einen Apfelbaum pflanzen könnten. Seiner letzten Tweets, der hieß, wenn ich wüsste, was morgen wird, dann würde ich mir heute einen Apfelbaum pflanzen. Okay. Geht bestimmt. Hast du die Möglichkeit, bei dir oben im Soos irgendwas zu machen in der Richtung, oder wo wir mal kommen? Ich habe keinen Garten. Du sollst ja nicht in deinem Garten einen Apfelbaum pflanzen. Es gab bei uns zum Beispiel eine Aktion, dass man gegen Spende Bäume pflanzen konnte. Vielleicht gibt es sowas auch, dass man das irgendwie machen kann bei einer Gärtnerei. Ich kann mich nicht schlau machen. Ich frage nur dich, weil er der Vorsitzende macht. Deswegen. Gut, also in diesem speziellen Fall kümmert sich Fitz drum, A, Kondolenzbuch und B, Apfelbaum. Genau, und ansonsten Prozess und alles weitere machen wir. Alles klar. Gut, dann können wir weitermachen, denke ich mal. Den Goxibot, den kann ich nicht bearbeiten. Dann kommen wir zu MacGyver. Warte, Goxibot brauchst du nicht bearbeiten. Ich hatte eben zwischen der Vorstandssitzung da, wo ich gesagt habe, ich muss mal kurz, ich kann nicht mit abstimmen, ich war nicht da, habe ich mit dem, ich glaube es selber da, mit dem Programmierer gesprochen, mit dem Pac-Man, aber wenn Frank Essen Pac-Man ist, dann sprich du und erzähl ein bisschen was über den Bot. Nee, man hört immer nicht Frank. Kein Ton. Jetzt? Ja. Ja, gut. Gut, der war schneller raus. Also, das Ding habe ich mal vor anderthalb Jahren angefangen zu programmieren, nach dem Erkenntnis, dass es doch schön wäre, wenn ein Moderator so eine Art Sprechzeituhr hätte, aus dem er vorgeht, welcher Teilnehmer einer Diskussion im Mumble wie viel Zeit verbraucht hat. Und das Ding, mehr macht das Ding auch momentan nicht. Man kann das Ding kann halt sich mit dem Mumble-Server verbinden. Es kann den Kanal wechseln. Es kann von Zeit zu Zeit, wie man das jetzt auch hier im Channel sieht, halt was in den Channel, einen Text posten. Und hat eine Anzeige, wer wie viel Zeit bis jetzt seit dem Start des Programms gesprochen hat, wie seine durchschnittliche Redebeitragslänge ist und wie die Redebeitragslänge von allen Teilnehmern der Diskussion ist. Bei Gelegenheit oder beziehungsweise bei Interesse kann ich den Link zu dem Webstart zu der Java-Klasse mitteilen. Das ist ein Webstart-Java-Programm und läuft bei mir mittlerweile relativ stabil. Das ist alles noch ein bisschen frühes Alpha-Stadium, funktioniert aber schon ganz gut. Ich habe vor ein paar Wochen wieder angefangen, das Ding mal wieder ein bisschen zu verändern und zu verbessern. Das ist jetzt der aktuelle Stand. Wie gesagt, bei den Link zur Verfügung stellen. Du musst noch sagen, dass das nicht mal Audioaufzeichnung macht, ne? Ach so, genau. Ja, die Redezeit, ob jemand spricht oder wer spricht, wird nur durch das Vorhandensein von Datenpaketen ermittelt. Ich habe mich nicht bemüßigt gefühlt, da den Audio-Codec irgendwie anzufassen. Da wird nichts mitgeloggt. Die IP des jeweiligen Sprechers kriege ich auch nicht raus, weil ich mich direkt als ganz normalen Client an den Mumble-Server hänge. Das wäre es eigentlich schon. Habe ich was vergessen? Doch, was vergessen? Also du kriegst nichts raus, was ich in der Stoppuhr auch rauskriegen würde. Richtig, genau. Ja, danke. Dankeschön. Kann nur sagen. Ja. Das war ist rein informativ. Oder das kann ja nur um einfach, dass keine Gerüchte auf dem Server bleiben, dass wir wenigstens von dem Programmierer erfahren, dass das Ding wirklich kann. Noch, vielleicht noch, ich kann, weil das Ding ja so erstmal in meiner Kontrolle ist, ich könnte das allerdings auch so noch erweitern, dass derjenige, der das Ding gestartet hat, auf jeden Fall irgendwie im Kommentar irgendwie noch zu hören ist oder zu sehen ist, zu lesen ist. Frank, kannst du mir den Link dazu mal schicken? Wer war das? Markus, der Datenschutzbeauftragte. Ah, alles klar, mach ich. Moment. Ich glaube, wir können weitermachen. Ja, glaube ich auch. Danke für die Information nochmal. Okay. MacGyver. Ja, ich habe nur eine kurze Verständnisfrage. Als Pilotboss trudelt bei uns schon eine Kündigung oder der Wunsch nach Kündigung ein. Wie hätte der Vorstand es denn gerne? Reicht eine E-Mail? Muss es schriftlich bei Boss mit Unterschrift sein oder reicht ein eingescanntes Dokument mit Unterschrift? Das. Ich habe sie gerade im Chat schon beantwortet. Der Fax per Post oder PDF, aber es muss eine eingängige Unterschrift drunter sein. Gut, das war's auch schon. Tschüss. Ich habe noch eine ganz kurze Nachfrage dazu. Und zwar gab es letztens halt eine E-Mail, da ist ja auch jemand ausgetreten. Ganz normaler E-Mail-Text und eine eingescannte Unterschrift. Ist das ausreichend? Ja, ich würde es akzeptieren, weil derjenige hat da unterschrieben, er hat damit sein Willen bekundet und er hat es beigebracht. Mir reicht das. Okay. Okay, dann sind wir am Anfang des Buches bezüglich Parteienfinanzierung, wenn das jemand ausgleicht. Wer hat es reingeschrieben? Ich. Jo, dann was gibt's? Ja, ich weiß ja nicht, ob ihr wisst, dass eben die große Diskussion zwischen den Schatzmeistern, Bufo und sonst was eben im Mandel stattfindet im Moment. Ich bin da eben durch Zufall irgendwo gelandet. Die Frage ist, der Antrag lief ja über unsere Mailingliste. Ich glaube, dass es ja in der Zwischenzeit bei euch angegangen ist, wie der Landesvorstand oder was ihr beabsichtigt, wie da jetzt weiter mit umgegangen wird. Also, so wie ich das bisher mitgekriegt habe, ging der bei uns noch nicht rein, sondern wir sind Mailingliste. Oder wie hast du das? Ich habe auch nicht offiziell durch irgendeinen Antragstellungsberechtigten bei uns weder im Portal noch im Wiki noch sonst wo gefunden zu erwarten werden. Ja, habt ihr das denn jetzt irgendwo auf euren To-Do-Liste? Also Steffi ist ja dran, ich habe ja zu Recht einmal die Finger gekriegt, als ich da vorgeprescht bin, sorry nochmal dafür. Und die ist jetzt aber lange nicht da, also von daher können wir da schlecht was zu sagen. Ich wollte nur sagen, weil eben die Diskussion, also alle auf NRW hatten, dass wir die Einzigen sind, die eben nicht sich entscheiden wollen und so weiter. Baden, Sachsen, Schleswig-Holstein hätten wohl alle schon ihre Anträge durch. Da kann ich nur lachen über das Jahr halt, und ich finde das absolut lächerlich und einfach nur dreist und boshaft, was da abgeht. Uns so einen Antrag vor die Füße zu knallen, nicht mal uns selbst irgendwas mitzuteilen. Noch Tage davor in der Runde der wie heißt denn diese Konferenz vom Finanzrat, kein Wort dazu. Auch da hat sie uns schon aufs Übelste beleidigt als Landesverband. Und dann sowas hier vor die Füße knallen, dann so eine Sitzung abhalten, wissentlich, dass wir an diesem Tag halt zur gleichen Uhrzeit eine Vorstandssitzung haben, finde ich einfach unterste Schublade. Steffi wird diese Sache auch nochmal überhandeln in ihrer eigenen Sprechstunde. Wer dazu mit ihr sprechen möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Und ansonsten kann man nur dazu sagen, wir werden solche Beschlüsse nicht in diesem Vorstand treffen. Es ist eine Aufgabe des Landesparteitags, einen solchen Beschluss zu treffen. Und dem Landesparteitag werden wir auch entsprechend einen Antrag vorlegen. Und der hat dann zu entscheiden, was mit den Landesmitteln passiert und nicht irgendeine Schatzmeisterin, die sich nicht beherrschen kann und sonst auch unter der Schublade ist. Die einfach nicht gefällte Entscheidung auf Bundesparteitag akzeptieren kann, wenn auch nicht nur in ihrem Sinne ausgefallen sind. Das kommt ja noch dazu. Das Ding jetzt in die Hintertür reinzukippen und es vorher noch Feigheit vorzuwerfen, Finanzrat, das ist glaube ich der Bühler, der angesprochen als Alex, geht überhaupt wirklich. Also ich bin absolut dagegen, das auf diese Art und Weise zu machen. Vorher schreibe ich es lieber selbst den Landesverbänden hin, also bevor ich denen zustimme, ehrlich. Ja, grundsätzlich ist ein Landesthema und dann müssen die Landesverbände mal drüber sprechen. Und in der Form auf keinen Fall. Ja, ich sage jetzt nur so, ich weiß ja jetzt nicht, wann das genaue Schreiben kommt, das wird ja jetzt die Tage kommen vom Terminlichen. Dass diese Rückzahlung irgendwo erfolgen muss, ist ja jedem irgendwo bekannt. So, deswegen sollte es kurzfristig auch irgendwo angesetzt werden, wenn wir wirklich was für eine Rückzahlung, muss erfolgen? Es, nach meinem Kenntnis, der Bundestag veröffentlicht ja jetzt irgendwann 29.01. bis 6.07.2. sind ja nochmal die Veröffentlichungszeiten, wenn die Parteienfinanzierung für 2012 bekannt gegeben wird. Was uns eigentlich zugestanden hätte und das, was wir tatsächlich bekommen haben. So, und die große Differenz ist ja dadurch, dass durch die vielen Landtagsstimmen nicht diese 50 Cent, die aus dem Landtagspräsidenten oder vom Landtag gezahlt werden, wir mehr Geld bekommen haben, weil der Bund ja über das Jahr verteilt trotzdem die Zuwendung bekommen hat. So, und dieses Geld, nämlich der Bundesanteil, muss ja dann irgendwo zurückgezahlt werden. So, und deswegen war eben zum Beispiel diese Diskussion, dass ich gehört habe, dass wir aus diesem Finanzausgleich auch noch eine Summe bekommen sollen, den wohl, jetzt ist leider die Dings nicht da, was uns eigentlich noch zusteht, war laut der alten Berechnungsformel, wo wir aber mindestens drauf verzichten könnten, so, weil wir ja das Geld vom Landtag bekommen haben, nach meinem Kenntnisstand. Da vermischen wir jetzt einige Dinge. Ja, wir vermischen hier Bundes- und Landes und wünschen mal jetzt alle Erlaubnis. Also, nee, wir reden darüber wieder, wenn Steffi da ist, nicht in dieser Runde. Ich warne nur davor, in irgendeine Hysterie zu verfallen, eine Panik zu verfallen. Das wird alles nur geklärt und noch ist nichts eingegangen auf offiziellen Kanal von einer Person, die es auch beantragen könnte. Und außerdem sind unsere Mitglieder für das Geld mitverantwortlich mindestens oder sollen mindestens mit entscheiden können, dass wir nicht nur der Vorstand hier sein, der da herrschaftlich drüber verwaltet, sondern das soll schon die Basis entscheiden. Und das lasse ich auch mir nicht von einer Zwane diktieren, wie für mich die Basis von der Basis so weit entfernt ist, egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, also so geht es nicht. Darf ich da auch mal was zu sagen? Ja, sicher. Ganz ehrlich, Frank, ich kann der ganzen Diskussion nicht folgen. Ich habe das gelesen, ich habe noch nicht mal die Hälfte von dem verstanden, was ihr euch da, seitdem dieser Antrag eingegangen ist, auf der Mailingliste um die Ohren haut. Und ich finde auch angesichts der Tatsache, dass es 10 nach 10 ist und unsere Schatzmeisterin nicht da ist, die Fähigkeit hat, mir das halbwegs zu erklären, bei mir hakt einfach an der Stelle aus, ich kann euch da schlicht nicht folgen und ich behaupte einfach mal, dass es vielen anderen zu haben entweder auf EPT oder vielleicht in einer Sondersitzung, aber ich denke, das sprengt einfach auch den Rahmen jeder normalen Vorstandssitzung. Genau. Deshalb sollten wir das Thema eigentlich jetzt auch beenden. Bei uns ist noch gar kein Antrag von Swanhold oder wem auch immer reingekommen und dementsprechend ist das nicht auf unserer Tagesordnung. Wir in der Runde, Steffi kümmert sich um die Thematik Finanzen und dementsprechend kann man dem Gerücht entgegenwirken. Ich denke mal, Frank, jetzt direkt an dich, was du da oben gebracht hast, war nicht sehr förderlich, denn die ganze Debatte war viel ruhiger und wörtlicher, als du das darstellst. Die Erklärungen waren sauber und du bist von anderen dafür berühmt worden, dass du immer wir gesagt hast. Das heißt, du hast die ganze Partei in Nordrhein-Westfalen mal fröhlich eingemeindet in deine Becherei. Fanden wir nicht gut. Und ich fand die Diskussion da oben eigentlich sehr sachlich und ruhig und verständlich. Muss ich auch noch was dazu sagen? Du hast als Letzter, weil ich möchte jetzt nicht, dass wir die Diskussion, die da oben stattfindet, hier in unsere Vorstandssitzung reinziehen, weil wir haben eigentlich hier halt eine Vorstandssitzung. Das würde ich ja auch begrüßen. Ja, ganz kurz. Also, soweit ich das weiß, geht Swanhild davon aus im Moment, dass der Antrag bei euch eingegangen ist. Das weiß ich jetzt nicht, ob der eingegangen ist oder nicht. Ich habe da nämlich auch nachgefragt, ich habe gesagt, ihr müsst dringend mal miteinander da auch nochmal drüber reden, weil sie hat mir erzählt, ich bin in der Debatte nicht so genau drin, aber das ist zwei der Hauptkritikpunkte, die an dem Antrag in Bochum geäußert wurden, jetzt in diesem Vorschlag irgendwie gefixt sei. Also deswegen wäre meine Anregung, nehmen nimmt den Antrag doch einfach auf die Tagesordnung, ladet es verhandelt ein, befragt sie nochmal zu dem Thema und dann hat er das einmal in der Vorstandssitzung geklärt. Und was ich weiß, dass die Berliner, die haben es so gemacht, die haben es einfach durchs Liquid gejagt und da kamen mal die Berliner, die sollten 1 Euro zahlen und das Liquid ergab, dass sie jetzt 20.000 Euro in diesen Fonds irgendwie einzahlen. Und das hat dann der Vorstand jetzt wohl aufgeschlossen oder will das jetzt beschließen. Das nur so noch als Anmerkung. Danke. Entschuldige, aber zum Thema Antragseinreichung. Zweimal ist, nachdem sie das auf die Liste geklickt hat, von x Leuten darauf hingewiesen worden, dass sie das Bild bitte auch direkt an den Vorstand schicken möge. Ja, aber wir brauchen hier nicht weiter darüber zu diskutieren, weil der Sachstand ist halt fix und wir werden dementsprechend die richtigen Schritte einleiten und die richtigen Entscheidungen treffen und die Basis wird abschließend dann Entscheidungen treffen und dementsprechend sollten wir das heute von der Tagesordnung wieder beenden. Gut, Andreas M. Andreas, du bist da? Super. Hallo, kann man... Hallo. Ja, hallo. Also, wie ich schon heute Mittag telefonisch mit einigen Mitgliedern des Vorstands kurz angesprochen, in Düsseldorf sind wir auf der Suche gewesen seit längerem nach Räumlichkeiten. Es gab da einiges, was an Themen hin und her ging und ein Vorschlag, der leider nicht geklappt hat. Ein anderer, der allerdings angebracht worden ist, ist recht interessant, vor allem aus dem Hintergrund, weil er sehr günstig ist und weil er ja im Grunde genommen Möglichkeiten hat, die man durch eine Zwischennutzung eines alten Bürogebäudes halt eben hat, Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, zum Preis von insgesamt 5,10 Euro warm pro Quadratmeter, verkehrstechnisch gut gelegen. Und morgen haben wir um 12 Uhr Besichtigungstermin, oder wollte ich nur kurz Bescheid sagen, dass da wer Interesse daran hat, natürlich daran teilnehmen kann, gegebenenfalls allerdings vorher Bescheid sagen, weil, ja, überfüllen wollte man den Raum dann auch gleich nicht. Eskalierbar, das heißt, es gibt mehrere Räumlichkeiten. Es ist, handelt sich um das Objekt, welches Frank G. oder Eiself schon bereits einmal angemerkt hatte. Ich habe dann noch am Wochenende auf dem Parteitag mit mit Creon, mit Dave K. und mit Rampi gesprochen, Rampi Hause, und die finden die Idee grundsätzlich ganz gut, da etwas Variables reinzutun, das durch die Zwischennutzung halt eben bis zum Ende der Bundestagswahl zur Verfügung steht. Wir könnten hier ein Verteilungszentrum einbringen mit Büroräumlichkeiten, skalierbarer Raumgröße und die Frage, die vor uns aufkam, nach Anmietung von Schulungsräumen für die Kandidaten würde sich damit letzten Endes erledigen. Finanzierung wurde letzten Endes durch Spenden bzw. durch eine Lösung durch die Abgeordneten weitestgehend erfüllt werden. Der Landesverband könnte da vergleichsweise günstig vergleichsweise viel erhalten. Gut, ja, wir hatten ja heute schon bzw. auch gestern schon darüber gesprochen. Wie gesagt, ich würde, wenn ich es zeitlich einrichten kann, das klärt sich aber morgen Vormittag erst, auf jeden Fall vorbeikommen, da ich eh in Düsseldorf bin. Und sonst noch irgendwelche Fragen dazu aus dem Vorstand? Nein, ich möchte einfach, wie das sich mit den Räumlichkeiten. Das werde ich dann machen. Gut, dann hat Alias noch eine Frage zur potenziellen Wahlkampfzentrale. Ja, ganz genau. Und zwar, ob ihr sozusagen im Hinterkopf habt, wenn ihr das jetzt macht, also beziehungsweise es ist eine Anregung, ich habe eben mal mit dem Thomas gesprochen, der hat irgendwie mit der Mel gesprochen, dass halt für viele auf der Liste, gerade für die, die da vorne sind, Düsseldorf halt relativ weit ist. Also das, wenn ihr das, also wenn das natürlich jetzt ein super Ding da in Düsseldorf ist, kann ich das natürlich verstehen, dann macht das auch Sinn, das zu nehmen, nur dass ihr das im Hinterkopf habt, dass halt viele, ich glaube es sind 6 Leute, irgendwie unter den ersten 10, für die Düsseldorf relativ weit weg ist, wo sozusagen irgendwas im Ruhrgebiet, ich weiß nicht, Essen, Dortmund, Bochum, irgendwie so diese Ecke, potenziell unter diesem Aspekt mehr Sinn machen würde. Das nur so als Anmerken, wobei ja auch noch nicht so richtig klar ist, wie viel Zeit dann tatsächlich die Listenkandidaten dann da in der Wahlkampfzentrale verbringen. Da wäre es vielleicht nochmal interessant, irgendwie ein Feedback aus der Landtagswahl zu haben, wie das da war. Hey, wolltest du uns nach Berlin umziehen? Das ist ein Dorf, dann Klacks, oder? Wieso? das halt nur mal anregen, weil ich eben mit Oma sprach und sage, ich bin sowieso in der Sitzung, dann kann ich das auch gleich mal kurz vortragen, dass das vielleicht auch ein Aspekt ist, an den ihr ja vielleicht noch nicht gedacht habt. Den Aspekt haben wir mit Sicherheit mit berücksichtigen, so wie alle anderen Aspekte, die uns an uns herangetragen wurden oder werden. Kann ich darauf antworten? Ich kann nämlich auch gleichzeitig von der 2a berichten. Okay, ganz kurz. Okay, ganz kurz. Erstens, Düsseldorf ist da, wo auch viele der Interviews stattfinden werden, zu denen die Listenkandidaten auch hinkommen müssen dann. Das ist sowieso dann eine Verbindung. Zum Zweiten, in der Wahlkampfzentrale sitzen in erster Linie die Helfer. Für die Kandidaten selber ist es eher eine Besuchssituation, die tendenziell selten auftritt, gegebenenfalls Anreise zu einer Schulung, aber da ist es so, dass man sowieso zentral irgendwelche Räumlichkeiten anbieten müsste und da müsste sowieso fast jeder anreisen. Und ganz wichtig, ich kann widersprechen, die 2a war ich auch öfters mal, die Journalisten kamen auch da, die Interviews haben da stattgefunden. Wir sind nicht ganz reisefaul, die Herrschaften von der Presse, also es ist nicht immer, dass man den Mainstream mit der Landeshauptstadt folgen muss. Gut, die Kürze der Zeit, Argumente sind schon mal gegeben. Ich denke, wir werden dann noch einige Zeit an Diskussionen und auch Strategien benötigen, um Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube nicht heute. Ich habe noch eine öffentliche Anmerkung zu der Sonne-Sache. Ich habe den Tracker gerade mal durchsucht und die letzte E-Mail von mir persönlich an uns über den ganzen Tracker ging vor 5 Monaten ein, also dass er so kommen soll, da lief er ausgeschlossen. Wirklich vielen Dank. Danke für die Info. Ja, und danke für die Info zum Stand der Wahlkampfzentrale. Ja, auch so. Gut, dann wären wir fast am Ende der öffentlichen Sitzung. Wir hätten noch einen nächsten Termin zu klären. In 2 Wochen bin ich... Ah, das wollte ich noch ankündigen. In 2 Wochen bin ich im Urlaub. Das ist schön für dich. Und wir landen aber genau zwischen Karneval damit. Das ist der Mittwoch. Warte mal, wann ist denn jetzt Karneval? Das ist der Mittwoch, oder? Der 13. ist Aschermittwoch. Alles vorbei. Fühlt sich der Westfurt dann befähigt, eine Sitzung durchzuführen, oder bietet einer den Aschermittwoch als Erholung zu brauchen? Definitiv Sitzung. Sitzung. Ich auch. Sitzung. Also am 13. Ja, weil du wirst ja wahrscheinlich nicht mal einen Tag Urlaub machen, ich denke mal ein, zwei Wochen, oder? Nein, eine Woche. Ich werde an dem Wochenende, 9.10. den Skiurlaub fahren und am 15. 16. wiederkommen. Ja gut, aber dann wäre es egal, welchen Tag wir dann nehmen, du wärst nicht da. Genau. Dann schlage ich den 13. 20.30 vor. Nein. Keine Widersprüche? Wunderbar. Gut, dann ist der öffentliche Teil im 22/21 beendet. Darf ich schon? Ja. Ja. Also, ist das nicht eigentlich antragsfrei? Ich habe es, das was wir als Antrag und auch als, also das was wir formuliert haben oder ihr formuliert habt und inklusive der Verlinkung und so weiter, heute dem Vorstand zugesandt, also in der Tür gestellt. Und sie gebeten, sich das in Ruhe mal anzuschauen und dass wir dann eine Normalsitzung machen, wo wir das Ganze durchsprechen. Ja, also das heißt, wir brauchen eigentlich da jetzt gar nicht mal weiter darüber zu sprechen, wir machen dieses Rechnen, das dann, weil ich denke, das wird ein bisschen kontrovers ablaufen, obwohl ich es eigentlich eine super Sache finde inzwischen, so wie es da steht, wird dann in der Vorstandssitzung besprochen, oder? Ja, in einer Normalsitzung, Vorstand und die Gruppe, die es halt erarbeitet hat. Ja, gut, okay, finde ich gut. Ich werde den Termin koordinieren. Ja, einfach in die, Mailingliste. Ja, genau. Ja, okay, das war's schon. Jo. Noch eine weitere Sache, was ich eigentlich noch in der Sitzung besprechen wollte, das ist leider zu Ende der öffentliche Teil. Carsten ist zwar gerade unterwegs, aber da weiß diese Sache schon. Insofern können wir einfach loslegen. Es geht um den nächsten Landesparteitag, den 30. in diesem Jahr, der ja eingesetzt war. Nach nach der Konzeption, die wir im letzten Herbst verabschiedet haben, auf den 16. März. Wenn man schaut in der Satzung, die wollten halt einen programmatischen Parteitag machen, und schaut in der Satzung, sind 42 Tage Einreichungsfrist, das heißt, bis zum Freitag dieser Woche müssen sämtliche programmatischen und Satzungsänderungsanträge halt eingereicht werden. Ich habe die Aufstellungsversammlung immer genutzt, um mit den Koordinatoren der Arbeitskreise zu sprechen, ob da entsprechend Anträge vorlagen. Das wurde mir bis auf Einzelfälle halt verneint. Wir hatten ein Antragsvolumen wahrscheinlich von 4 Anträgen im Moment, die bis zum Freitag eingereicht werden könnten, zuzüglich zu einigen Satzungsänderungsanträgen. Das hat uns dazu bewogen, diesen Parteitag erstmal nicht durchzuführen am 16. Am 16. März. Wir werden jetzt auf jeden Fall den Tag der politischen Arbeit abwarten. Da halt nochmal die Arbeitskreise darum bitten, möglichst zügig auch zu neuen Anträgen zu kommen. Nichtsdestotrotz natürlich auch Zeit geben. Und wir peilen an, einen Landesparteitag im Mai durchzuführen, möglichst auch noch vor dem Bundesparteitag. Als Grund auch dafür ist natürlich und hoffentlich den positiven Beschluss speziell zu den Finanzen, den wir gerne vom Landesparteitag treffen lassen möchten. Und nicht halt durch einen Vorstandsbeschluss machen möchten, also Solidarität zwischen den einzelnen Landesverbänden ist hier das Stichwort, und natürlich dann auch genügend Zeit haben, um die Arbeitskreise soweit mit Anträgen voll zu haben, dass auch diese möglichst halt auch breitflächig noch diskutiert werden können. Über Liquid Feedback vielleicht ein Stimmungsbild schon mal abgestimmt werden kann, ob die mehrheitsfähig sind, gegebenenfalls auch noch dann halt auch die Zeit gibt, Formulierungen anzupassen, weil halt bis Mitte März dann entsprechend auch die Anträge fix sein müssen, eingereicht sein müssen, damit die dann halt auch auf dem Parteitag behandelt werden können. Also das ist jetzt der Grund, warum wir es gesagt haben, am 16. wird kein Parteitag stattfinden. Darüber hinaus findet ja am nächsten Wochenende, am 9. Februar, ein Treffen in Soest statt, auf dem das Konzept über die zukünftige Landesparteitage und Tage der politischen Arbeit stattfinden und besprochen werden soll. Darin sind beteiligt die AG Events, AG Technik, die Leute, die auch sonst an dieser Organisation der Parteitage mitwirken, und der Vorstand. Und Ziel ist es halt, da ein fertiges Konzept zu machen, um da halt auch zu sagen, das und das sind die konkreten Anforderungen an einen Landesparteitag. Ja, das sind so die Dinge, die ich jetzt hier so zu mitteilen kann. Achso, noch eine weitere Sache, da in diesem Zusammenhang, dass Bielefeld, die den Antrag gemacht haben vom 16. März, da jetzt vergebens Mühe reingesteckt haben. Deswegen sagen wir, okay, wir schauen, dass wir dieses Konzept weiter mit der Rotation beibehalten, aber dann so gehen, dass wir die Rotation, das ist zumindest der Vorschlag, den wir da einbringen werden, bei dem Treffen, dass wir die Rotation innerhalb der Region beibehalten, aber halt nicht an die Quartale koppeln, sondern an die Reihenfolge der Landesparteitage, sodass halt jede Region mal unabhängig auch von dem Quartal, in dem es stattfindet, auch einen Parteitag ausrichten kann. So, und die Pause zieht gerade noch, nur noch für den expliziten Hinweis, ihr könnt natürlich jederzeit Anträge an uns einreichen, egal welcher Art. Ihr könnt aber natürlich auch alte Anträge in Anführungszeichen noch schreiben. Also wer ist jetzt, wer ist jetzt einfach noch genug? Also wenn ich jetzt mal fürs Beispiel, wenn ich jetzt einen Antrag zu, keine Ahnung, sollte, bekommt man zur Sitzungskommission, die sollen wir mal an, weil man sich da abholen, kriegen das schon mit und werden dann dementsprechend auch nur den neuen behandeln, beziehungsweise kurzer Hinweis darauf, dass der Alter zurückgezogen ist, aber irrelevant ist, hilft uns auch mal weiter, wir können jederzeit wirklich Anregungen stellen, das durchweg das Ganze aber auch ja, sinnvoll, wenn ihr irgendwas Gutes halt auch. Alex, kann ich noch was zu deinem Termin sagen, den du gerade so genannt hast? Da sprechen wir ja am 9.2. wahrscheinlich nochmal drüber, oder? Weil, also der einzige Termin für Neumarkt im Mai ist genau das Wochenende davor. Wer soll sich denn leisten können, ein Wochenende irgendwo in NRW zu reisen und zu übernachten und am nächsten Wochenende nach Neumarkt zu fahren und zu übernachten? Ja, klar, die Problematik bin ich mir bewusst, nichtsdestotrotz brauchen wir eine Entscheidung auch vor Neumarkt bezüglich unserer Finanzen und ich möchte auch nicht einen Parteitag haben, wo ein Finanzbeschluss stattfindet, sondern auch einen, wo halt auch programmatisch gearbeitet wird. Von mir aus können wir da auch einen Eintagesparteitag draus machen, da habe ich auch kein Problem mit. Das wird sich dann halt abzeichnen im Tag der politischen Arbeit, wie die Arbeitskreise abschätzen, was sie an Anträgen denn bereitstellen können für so einen Parteitag. Aber von mir aus können wir auch mal einen Eintagesparteitag machen. Es müssen nicht immer zwei Tage sein. Und ich glaube, das geht dann auch noch. Da fallen dann auch keine Übernachtungskosten an. Also, und Fahrgemeinschaften lassen sich immer machen. Und ich glaube, für Fahrgemeinschaften sind dann die Kosten auch nicht so hoch, dass es nicht stemmbar wäre. Und Neumarkt also, ja, ist wieder ein anderes Thema. Und obendrein gibt es ja jetzt auch die Pledge für die Frapira-Stiftung. Die können ja fleißig gezeichnet werden. Intention ist hierbei, für diejenigen, die sie nicht mitbekommen haben, dass Mitglieder, die es sich nicht leisten können, auf Bundesparteitage zu fahren, finanziell unterstützt werden. Und ja, ich werde mal gucken, dass ich den Link für diese Pledge nochmal raussuche und werde das ja auch nochmal posten. Und ich möchte kurz zum Denken geben, dass der ganze Organisationsaufwand, die Aufbau- und Abbauarbeit für einen Eintagesparteitag fast die gleiche, fast den gleichen Umfang hat wie für ein mehrjähriges. Was machen wir gerade? Der Alex hat noch ein paar Infos zum Thema LPT kommuniziert, allerdings außerhalb der Sitzung. Okay, das heißt, wir gehen jetzt hoch, oder? Ja. Genau, es sei denn, es gibt jetzt hier noch genau zu diesem Thema Rückfragen. Ich werde diesen Teil dann noch mit dazu veröffentlichen. Ich hoffe, die Leute im Gremium können das dann irgendwie verwursten und ja, wird das als Annex dann auch noch ans Protokoll dieser Sitzung nehmen. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.